fortgezogen. Dem Traum nach. Beide. Der trennte sie. Die einen zog er dem Aufgang der Sonne entgegen, nach Morgen. Die anderen zog er nach Abend zum Untergang hin. Dem Weg beider setzten große Wasser ein Ende. Da hielten sie an. Als im Osten das Wasser sich senkte, traten die Ufer zurück. Die dorthin gegangen waren, zogen weiter der Sonne entgegen, durch ödes Land in eine neue Welt. Dort sahen sie die Erde sich heben und sahen die großen Tiere sterben. Sie blieben im Land des Ostens. Als das Wasser im Westen sich senkte, traten die Ufer nur wenig zurück. Die dorthin gegangen waren, die schwarzen Leute, mussten gewaltig Hunger leiden, bis sie von innen sich fraßen, ihnen das Haar bleichte, Auge und Haut. Dunkel blieb ihnen der Traum nach Westen, wo die Sonne hinabgeht. Endlich nahmen sie schwimmende Kästen, um über das Wasser der sinkenden Sonne zu folgen. Wieder litten sie Hunger und dürsteten sehr. Aber auch sie fanden den Weg in die neue Welt, das Land des Westens. So kam es, dass sie als Fremde einander wieder trafen. Am selben Ort, am weitesten voneinander getrennt. Doch die der Traum nach Westen gezogen hatte, denen war auch das Fremde des Fremden fremd. Ein charakteristischer Unterschied. In der ersten Zeit des Kontaktes zwischen den Indianern und den Spaniern beschäftigte beide Seiten ein und dasselbe Problem, ob es sich wohl bei den fremden Wesen um Menschen handelt oder nicht. Die Indianer neigten zu der Vermutung, die Spanier könnten Götter sein. Die Spanier waren der Ansicht, sie dürften die Indianer als Tiere betrachten. Zur Lösung des Problems benutzten beide Seiten ihnen vertraute wissenschaftliche Methoden. Die Indianer gingen experimentell und empirisch vor, prüften, ob der Körper der fremden Wesen sich ebenso verhielte wie der ihre, nahmen spanische Gefangene, tauchten sie in Wasser unter, um zu sehen, ob sie weiterlebten oder nicht, setzten sie Feuer aus, um festzustellen, ob die Hitze sie verbrannte oder nicht, und konnten zwischen den anderen und sich keine physiologischen Unterschiede erkennen. Die Spanier untersuchten nicht das Objekt, sie bedienten sich der bewährten scholastischen Argumentation. Gelehrtenstreit erhitzte sich im fernen Europa, während vor Ort die Vorteile der gefassten Ansicht genutzt und die praktischen Konsequenzen gezogen wurden. Auch ein Machtwort des Papstes mit der geschwätzigen Bulle Sublimis Deus 1537 beendete die gelehrte Auseinandersetzung keineswegs. Und in der Praxis hat die besagte Ansicht sich bis heute als vorteilhaft erwiesen. So konnten die Indianer auf zweierlei Weise erfahren, dass ihre Vermutung falsch war. Als wohl spektakulärstes Ereignis in der Auseinandersetzung über die Menschlichkeit der Indianer gilt das von Kaiser Karl 1550 in der kastilischen Hauptstadt Valladolid veranstaltete Streitgespräch zwischen dem Dominikanerpater Bartolomé de las Casas und dem Humanisten Juan Ginés de Sepúlveda vor einem 14-köpfigen Rat der intellektuellen und klerikalen Creme der Zeit. Der Kaiser wollte Klarheit in der Sache und hatte, von Las Casas irritiert, zu Beginn des Jahres alle weitere Kolonisation der neuen Welt ausgesetzt, bis Richtlinien erstellt seien, die garantierten, dass die Eroberungen, Entdeckungen und Besiedlungen in Zukunft vernünftig und gerecht erfolgten und alles auf christliche Weise geschehe. In feierlicher Spannung eröffnete die Debatte eine dreistündige Rede des Sepúlvedas, die das Wesentliche seiner Schriften über die naturgegebene Minderwertigkeit der Indianer zusammenfasste. Der verarmtem Adel entstammende Hofhistoriograf und Erzieher des spanischen Thronfolgers, unterstützt von seinem Mäzen, dem Präsidenten des Indienrates, Kardinal García de Layasa von Sevilla, hatte die indischen Länder nie gesehen, aber Aristoteles studiert. Soeben erst dessen 8 Bücher zur Politica ins Spanische übertragen und konnte sich auf die Tatsache berufen, dass schon der für die Philosophie des Herumschlenderns bekannte Grieche der Meinung war, es gäbe Menschen, die seien von Natur Sklaven. Dem hatte der im Missionsgeschäft gescheiterte Bischof von Chiapas nichts Rechtes entgegenzusetzen und bestritt deshalb auch nicht die Autorität der aristotelischen Lehre, sondern führte aus, natürliche Sklaven seien eine Art von Missbildung, zu der die Indianer nicht gerechnet werden können. 5 Tage lang trug er dem geduldigen Publikum wörtlich ein speziell zu diesem Zweck verfasstes, 550 Seiten starkes Manuskript vor, zur Begründung seiner historischen Apologetik des indianischen Menschen.